Die persönlich kalten verschiedenen Kreise in Russland schätzen Genossen Kim Il-sung hoch. Aus Anlass des 105. Geburtstages von Kim Il-sung fanden in Parteien, Organisationen und Institutionen von Russland Festmeeting, Seminar über seine Verdienste, Vortrag, gemeinsame Zusammenkunft, Bücherausstellung, Gesprächsrunde und Filmvorführung statt. Dabei betonten die Persönlichkeiten verschiedener Kreise, darunter der Sekretär der Leitung der Primus-Kollegien der KP der Russischen Föderation und der Vorsitzende der Kim Il-sungismus, Kim Il-sung-Studiengesellschaft in Blagoweschensk, dass Genosse Kim Il-sung, der sich für das Gedeihen des Landes, das Glück des Volkes und für die Verwirklichung der Souveränität in der ganzen Welt eingesetzt habe, ein von der ganzen Menschheit anerkannter großer Mann sei. Dank seiner Verdienste um die koreanische Revolution und die Sache für die Souveränität der Welt lebe er im Herzen der progressiven Menschen fort.